Erster Adonizedek war der König von Jerusalem. Er hörte, dass Josua Egei erobert hatte. Josua tat mit Egei dasselbe wie mit Jericho. Er hörte auch, dass Gibeon Frieden mit Israel machte. Die Leute von Gibeon blieben bei Israel wohnen. Zweiter, die Könige bekamen große Angst. Gibeon war eine große Stadt. Sie war größer als Egei. Die Männer von Gibeon waren sehr stark. Dritter König Adonizedek von Jerusalem schickte Boten. Er schickte sie zu vier anderen Königen. Das waren die Könige von Hebron, Jarmut, Lachis und Eglon. Er sagte ihnen, Vierter, kommt und helft mir. Wir wollen gegen Gibeon kämpfen. Sie haben Frieden mit Josua und Israel gemacht. Fünfter, die fünf Amoriterkönige kamen zusammen. Sie waren die Könige von Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lachis und Eglon. Sie zogen mit ihrem ganzen Heer. Sie umzingelten Gibeon und griffen es an. Sechster, die Leute von Gibeon schickten eine Nachricht zu Josua. Er war im Lager in Gilgal. Sie sagten, hilf uns schnell. Alle Amoriterkönige kämpfen gegen uns. Siebter, Josua zog dann von Gilgal los. Er nahm seine ganze Armee mit. Alle starken Kämpfer waren dabei. Achter, Jahwe sprach zu Josua, hab keine Angst vor ihnen. Ich gebe sie in deine Hand. Keiner von ihnen wird gegen dich bestehen. Neunter, Josua marschierte die ganze Nacht von Gilgal. Er überraschte die Feinde. Zehnter, Jahwe verwirrte die Feinde. Sie flohen vor Israel. Israel besiegte sie bei Gibeon. Sie verfolgten sie bis Beth Horon. Sie flohen weiter bis Aseka und Makeda. Elfter, die Feinde flohen den Berg hinunter bei Beth Horon. Jahwe ließ große Steine vom Himmel fallen. Viele Feinde starben durch die Steine. Mehr starben durch die Steine als durch Israels Schwerter. Zwölfter, Josua sprach zu Jahwe. Jahwe gab die Amoriter an Israel. Josua sagte vor ganz Israel, Sonne, bleib stehen über Gibeon. Mond, bleib stehen im Tal von Ayalon. Dreizehnter, die Sonne blieb stehen. Der Mond blieb auch stehen. Das Volk besiegte seine Feinde. Die Sonne blieb fast einen ganzen Tag lang am Himmel. Vierzehnter, so einen Tag gab es nie zuvor und nie danach. Jahwe hörte auf einen Menschen. Jahwe selbst kämpfte für Israel. Fünfzehnter, danach kehrte Josua mit ganz Israel zurück. Sie gingen ins Lager nach Gilgal. Sechzehnter, die fünf Könige flohen. Sie versteckten sich in einer Höhle bei Makeda. Siebzehnter, Josua bekam die Nachricht, die fünf Könige sind in der Höhle bei Makeda versteckt. Achtzehnter, Josua befahl, rollt große Steine vor die Höhle. Stellt Männer davor, um sie zu bewachen. Neunzehnter, haltet nicht an. Verfolgt eure Feinde. Tötet die letzten von ihnen. Lasst sie nicht in ihre Städte kommen. Jahwe, euer Gott, gab sie euch. 20. Josua und Israel besiegten die Feinde. Es war eine sehr große Niederlage. Fast alle Feinde waren tot. Nur wenige flohen in feste Städte. 21. Dann kam die ganze Armee sicher zurück. Sie gingen zu Josua ins Lager nach Makeda. Niemand wagte mehr, gegen die Israeliten zu sprechen. 22. Josua befahl, öffnet den Eingang der Höhle. Bringt mir die fünf Könige heraus. 23. Sie taten es. Sie brachten die fünf Könige heraus. Es waren die Könige von Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lachis und Eglon. 24. Sie brachten die Könige zu Josua. Josua rief alle Männer Israels. Er sagte zu den Heerführern, kommt her. Stellt euren Fuß auf den Hals dieser Könige. 25. Josua sprach zu ihnen, habt keine Angst. Seid stark und mutig. Jahwe wird dasselbe mit allen euren Feinden tun. 26. Dann ließ Josua sie töten. Er ließ sie an fünf Pfähle hängen. Sie hingen dort bis zum Abend. 27. Die Sonne ging unter. Josua befahl, die Leichen abzunehmen. Sie warfen sie in die Höhle. Dort hatten sie sich versteckt. Sie legten große Steine vor den Eingang. Die Steine sind noch heute dort. 28. Josua eroberte Makkeda an diesem Tag. Er kämpfte hart und nahm die Stadt ein. Er tötete den König und alle Menschen in der Stadt. Niemand entkam. Er tat mit dem König von Makkeda dasselbe wie mit dem König von Jericho. 29. Danach zog Josua mit ganz Israel von Makkeda weg. Sie gingen nach Libna und kämpften gegen Libna. 30. Jahwe gab auch diese Stadt und ihren König Israel. Sie eroberten die Stadt in hartem Kampf. Sie töteten alle Menschen dort. Niemand entkam. Sie taten mit dem König dasselbe wie mit dem König von Jericho. 31. Danach zog Josua mit ganz Israel von Libna weg. Sie gingen nach Lachis. Sie umzingelten die Stadt und griffen sie an. 32. Jahwe gab Lachis in Israels Hand. Sie nahmen die Stadt am nächsten Tag ein. Sie eroberten sie in hartem Kampf. Sie töteten alle Menschen dort. Sie taten dasselbe wie mit Libna. 33. Horam, der König von Geser, kam. Er wollte Lachis helfen. Aber Josua besiegte ihn und seine Soldaten. Keiner von ihnen entkam. 34. Danach zog Josua mit ganz Israel von Lachis weg. Sie gingen nach Eglon. Sie umzingelten die Stadt und griffen sie an. 35. Sie nahmen die Stadt am selben Tag ein. Sie eroberten sie in hartem Kampf. Er tötete alle Menschen dort. Er tat dasselbe wie mit Lachis. 36. Danach zog Josua mit ganz Israel von Eglon weg. Sie gingen nach Hebron und griffen es an. 37. Sie nahmen die Stadt ein. Sie eroberten sie in hartem Kampf. Sie töteten den König. Sie zerstörten alle Dörfer ringsum. Sie töteten alle Menschen dort. Niemand entkam. Er tat dasselbe wie mit Eglon. 38. Danach zog Josua mit ganz Israel nach Debir. Sie griffen die Stadt an. 39. Er nahm die Stadt, den König und die Dörfer ringsum ein. Sie töteten alle Menschen dort. Niemand entkam. Er tat dasselbe wie mit Hebron. Er tat dasselbe mit Debir und seinem König. Er tat dasselbe wie mit Libna und seinem König. 40. Josua eroberte das ganze Land. Er eroberte das Bergland, das Südland und die Täler. Er eroberte alle Könige dort. Niemand entkam. Er tötete alles, was lebte. Das war der Befehl von Jahwe, Israels Gott. 41. Josua besiegte alle Leute von Kades Barnea bis Gaza. Er besiegte auch das ganze Land Gosen bis Gibeon. 42. Josua nahm alle Könige und ihr Land schnell ein. Jahwe, der Gott Israels, kämpfte für Israel. 43. Danach kehrte Josua mit ganz Israel zurück. Sie gingen ins Lager nach Gilgal.